Thank you. hat das Licht alles schon erklärt. Darf ich Sie um den zweiten Tanz bitten? Nach ich bekomme, nach ich bekomme. Thank you. denn sie mir nur mehr aufträge. Nur recht oft, nur recht oft. Um eines bitte ich sie, keinen Sand mehr auf die Zettelchen, die sie mir schreiben. Heute führte ich es schnell nach der Liebe und die Zähne knisterten mir, knisterten mir. Des Meeres. Man nannte ihn den Magnetenberg. Tiefe, die ihn so nahe kamen, wurden auf ein wie trügerisch das. Vielleicht ein selbst